Ich hab Tabus gebrochen, wie harte Knochen. Politiker sind Bonzen in den Arsch gekrochen. Ich bin der Schlechter von Sennestadt. Du ein Taschendieb, der keine Hände hat. Schlepp deine Kohle ins Wettbüro zu den 20 anderen Bushido-Klon. Tyson-Schnitt, Mundgeruch, nach dem Bruderkuss wird erstmal Schwanz gelutscht. Guck nicht so böse, du Beuteltier, deine Schwester hat sich extra ihr Loch rasiert. Der Busch ist weg, Osama auch, und ich steh vor Berlin mit ner Panzerfaust. Alle rasten aus wie bei Hooligans, wie Dauerschwänzer, wenn die Schule brennt. Ich habe null Talent, nur ein großes Maul und eine große Klappe hat mein Ofen auch. Ich war der Erste, der die Lanze bricht, und meine deutschen Kameraden werden totgefickt. Aber irgendwann geht die Bombe hoch, und dann werden wir kämpfen um Leben und Tod. Denn ich war der Erste, der die Lanze bricht, und deutsche Rapper werden wieder in den Arsch gefickt. Die Presse nickt und sieht wieder rot, doch ich bin bis zum Tod ein Patriot. Ich komm in dein Kaff wie der T-1000, und es wäre gesünder, du gehst nach Hause. Ich nehme die Rolle als Wächter ernst, komme schon abends mit nem Morgenstern. Sowas wie du muss in ein Zuchthaus rein, mir wird nachgesagt, ich wär ein Judenfeind. Ich bin was du willst, ein Mann der Tat. Es juckt mich nicht, was der Reporter sagt. Eure Kinder lernen Deutsch, was für eins. Die deutsche Sprache ist dem Tod geweiht. Sie passen sicher nicht umgekehrt, sie haben nur gelernt, sich nicht mehr zu wehren. Lifestyle-Opfer ohne Identität, ein Volk ohne Stolz ist ein Volk, das nicht lebt. Wer das nicht versteht, verdreht die Realität. Ich war der Erste, der kam, und der Letzte, der geht. Ich war der Erste, der die Lanze bricht, und meine deutschen Kameraden werden totgefickt. Aber irgendwann geht die Bombe hoch, und dann werden wir kämpfen um Leben und Tod. Denn ich war der Erste, der die Lanze bricht, und deutsche Rapper werden wieder in den Arsch gefickt. Die Presse nickt und sieht wieder rot, doch ich bin bis zum Tod ein Patriot. Yeah! Yeah. Du hältst deine Schwester für ne fromme Sister. Ich hab es ihr besorgt in nem Bombentrichter. Bleib locker, vergess das mit dem Ehrenmord, oder du wirst zu nem Schaf, wenn der Werwolf kommt. Geh besser beten, bis der Teppich qualmt. In meinem Ofen werden nicht nur Briketts verheizt. Es brennt im Block wie ein Flächenbrand, und es fing unterm Rock deiner Schwester an. Die Inzucht gehört bei euch zum guten Ton, denn mit Kindergeld kann man sich ne Wohnung holen. Meine Kameraden verrecken im Winter, und nein, ich bin nicht der letzte Enkel von Hitler. Ich bin der Typ, der auf alles scheißt, und dein Vater verreckt an seinem Gammelfleisch. Mann, mir ist scheißegal, was dein Vater so frisst, ich bin noch immer. Yeah. Ich war der Erste, der die Lanze bricht, und meine deutschen Kameraden werden totgefickt. Aber irgendwann geht die Bombe hoch, und dann werden wir kämpfen um Leben und Tod. Denn ich war der Erste, der die Lanze bricht, und deutsche Rapper werden wieder in den Arsch gefickt. Die Presse nickt und sieht wieder rot, doch ich bin bis zum Tod ein Patriot. Yeah!